Da sind wir wieder, Tom. Ja, hallo. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, ihr kennt uns noch. Ja, wir sind zurück aus der sehr langen Sommerpause, zugegebenermaßen. Aus diversen Gründen, die ihr auch mitverfolgt habt. Einmal, wir müssen nochmal Radfahren. Wir müssen auch mal was zu erzählen haben. Und natürlich gibt es auch noch so kleinere Krisen, die man so zu bewältigen hat, wo man mithilft. Lieber mithilft, bevor man doch einen Podcast macht. Deswegen gönnt uns diese kleine Auszeit. Die ist jetzt zu Ende. Heute sind wir wieder mit dabei. Grüß dich, Tom. Ja, hi Pascal. Der Biking Tom ist ja mit dabei. Wir fangen heute eine kleine Runde wieder an, wieder warm zu reden, euch wieder in die Ohren zu reden hier, wenn ihr auf dem Rad sitzt oder wo auch immer. Und ich kann nur Danke sagen für die vielen netten Leserbriefe und Kommentare auf die letzten Folgen. Ja, die lese ich alle. Ich beantworte auch alle, wenn ich sie beantworten kann. Manchmal wird es auch wieder, auch für uns manchmal zu technisch. Wenn ich nicht unbedingt den Druckpunkt einer BB7, meine MTB kenne, kann ich nicht unbedingt darauf antworten. Aber trotzdem, wir nehmen gerne euren Dank an. Und viele sagen Danke für die letzten Folgen aus diesem Jahr. Und ja, wir hoffen mal, das geht so weiter. Und wir haben ja wieder viel zu berichten hier. Auch wenn wir nur zu zweit sind, trotzdem ist ja viel passiert. Und ja, Tom, dich hat dann der Ernst des Lebens wieder zurück, ne? Ja. Der Sommer ist vorbei. Der war zwar dieses Jahr nur Mittwoch, ne? Und Donnerstag vielleicht noch, aber. Ja, ich hatte ein bisschen Glück. Ja, ich habe es eben schon gesagt, ich bin immer noch neidisch, aber Lob an Anerkennung. Also, das ist wirklich, also, das, ich gönne es dir auf jeden Fall. War ja auch ein hartes Jahr. Ich gönne es dir und deiner Familie, dass ihr unterwegs wart. Du warst ja. Was mich frage, hast du eigentlich zwei Räder im Rad im Auto unterwegs mitgehabt? Wir hatten sogar drei Räder mit. Ach ja, stimmt. Stimmt. Du hast ja Gravel-Nachwuchs zu Hause, ja. Ja, weiblicher Gravel-Nachwuchs. Ja. Und ja, ich brauchte halt Rennrad und Gravel-Bike in der Region, wo ich unterwegs war. Und ja, zum Glück haben wir einen Fahrradanhänger, da passen drei Räder drauf. Ja, und so sind wir dann losgetüdelt im Urlaub. Gen Süden, da wo die Sonne scheint. Ja, über mangelnde Sonne kann ich mich zum Glück nicht beklagen diesen Sommer. Ja, und, das konnte man verfolgen. Die Bilder waren ja schon sehr beeindruckend. Also irgendwie, da brauchst du ja nicht viel nachbearbeiten. Sonne war ja immer da. Ja, blauer Himmel, Sonnenschein und ja, vielleicht mal einen Tag so ein bisschen leichter Schauer, aber ansonsten war es sehr, sehr angenehm. Tat der Seele gut. Wo warst du denn da? Wir trauen uns den Namen gar nicht auszusprechen. Ich überhaupt erst nicht, weil Französisch kann ich ja gar nicht wirklich. Aber der Name, wo du warst, haben wir uns eben schon drüber gestritten, wer ihn heute sagen darf, ne? Ja, also wir waren in der Provence. So. Sehr gut, da kann man nichts falsch machen. Da kann man nicht viel falsch machen. Also der geneigte Französischkenner unter den Hörern, Max mir nachsehen. Ich hatte halt kein Französisch in der Schule, sondern Latein. Aha, der war auf Gymnasium. Aha, okay. Und ja, ich war also in der Südprovence. Das Ganze nennt sich im Grunde, ja, jetzt werden sie mich erschlagen, Vaucluse. Da ist in der Nähe oder die Gegend, ja, da gibt es den Mont Ventoux, kennt jeder Radsportler. Das ist doch ein Begriff, dann, ja. Da kann man was mit anfangen. Da kann man was mit anfangen und dann gibt so zum Graveln tatsächlich eher den, ich sag jetzt mal Lubro, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Auf Deutsch Luberon. Genau, auf Deutsch Luberon. Ne? Ich hoffe, was gemeint ist, ist klar. Ich könnte die Shownotes nachlesen. Genau. Also sorry nochmal für mein mangelndes französischsprachliches Können. Ja, ich bin tatsächlich dann in der Provence graveln gewesen und war hellauf begeistert, muss ich sagen. Das heißt, das war euer Familienurlaub und du hast ja dann die Zeit gegönnt, deine Familie hat dir die Zeit gegönnt zu sagen, ach komm, weißt du was, wir wollen immer ein bisschen Ruhe haben vom Papa. mach dich mal auf den Weg. Ja, also ich bin da dankbar dafür, dass ich da ein bisschen fahren konnte. Und die Familie das halt auch so ein bisschen mitgemacht hat wieder. Und ja, also wir haben das so gehandhabt, dass ich dann gefahren bin und wir uns dann teilweise mittags irgendwo getroffen haben zum gemeinsamen Mittagessen. Und ja, da hat die Familie sich wieder was angeguckt in der Gegend. Die ist ja natürlich sehr historisch belastet aus der Römerzeit, sage ich mal. Also sehr, sehr interessant. Gibt es ganz viel zu sehen. Nächstgrößere Ort ist Avignon. Die kennen auch ganz, ganz viele. Da gibt es diesen Papstpalast. Das ist unbeschreiblich, was das für Mauern sind. Ganz, ganz irre. Und ja, auch so gibt es halt viel aus dieser Römerzeit da noch zu entdecken in der Region. Also da wird einem bestimmt nicht langweilig. Und daher war die Familie da gut ausgelastet. Alte Viadukte gibt es, unheimlich spannend und imposant. Und Amphitheater, ach. Also alles, was die Römer so drauf hatten, kann man tatsächlich auch in Frankreich entdecken. Was haben die Römer jemals für uns getan? So ungefähr. Die haben die schönste Stadt Deutschlands gebaut. Was Köln? Kölle, Kölle Alaaf. Jawohl, sehr schön. Okay, gerade haben wir 10 Düsseldorfer verloren. Oh, sorry. Ach ja, alles gut. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Auf jeden Fall. Und da hast du auf jeden Fall deinen Sommer verbracht bei gefühlten 40 Grad wahrscheinlich, wie ich es gesehen habe, oder? Ja, also 40 Grad nicht, aber es waren schon so, ja, teilweise bis 34, 35 Grad. War teilweise schon hart. Also Eincremen musste unbedingt sein. Also Sonnencreme war nicht verkehrt. Und ganz, ganz viel trinken. Und dementsprechend habe ich mir meine Routen geplant, dass in den Dörfern halt irgendwo auch Trinkwasserbrunnen zur Verfügung stehen für Nachschub, weil das sind teilweise dann auf der Route oder auf dem Track so kleine Dörfer gewesen, wo es nicht unbedingt dann Supermarkt gibt, sondern nur irgendwie Cafés und die haben dann teilweise mittags auch noch zu. Von daher war ich da mit der Suche für Trinkwasserbrunnen gut aufgestellt und hatte da eigentlich nie Probleme. Jetzt aber Butter bei die Fische. Ist da Gravelland? Boah, Hölle. Okay. Hölle. Also ich bin, glaube ich, seltenst so auf derben Schotter gefahren wie da. Also diese Gebirgskette, diese Lübro, wir hatten uns auf Lübro geeinigt, Genau, ich glaube auch, ja. die besteht aus Kalksteinfelsen und der untere Teil ist halt bewaldet. Aber so die höheren Lagen, da fegt halt der Mistralwind her und Witterung, die spielt da eine ganz große Rolle. Und dann muss man sich so die, ja, die Spitze vorstellen, als ob einer so Porzellan klein gehämmert hat. Und dementsprechend sind diese kleinen, ja, Felsstückchen unheimlich spitz. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es vorne und hinten permanent nur Peng macht. Also ich bin über, ja, über sowas bin ich noch nie gefahren. Okay, also Unfassbar. schon eine Herausforderung. Aber Definitiv. du bist ja jetzt auch wieder angekommen in der Family der Tubeless-Fahrer, oder? Ja, ich hatte ja die neuen G1 Air zum Stimmt, Test habe ich gelesen, ja. und hatte die auch mit in Frankreich und wollte die sowieso tubeless testen. Also wenn schon, denn schon. Und habe dementsprechend wieder umgerüstet und von den Reifen bin ich restlos überzeugt. Kann man auch gerne nachlesen, wieso, weshalb, warum auf meinem Blog. Aber Liest sich gut, der die, Reifen, ja. also es wird kommuniziert, die sind für leichtes Gelände und ich habe sie wirklich an ihre Grenzen geführt, über Wochen und Monate, ob im Harz oder jetzt halt da im Lübro. Und bin echt überzeugt davon. Also die vertragen echt mehr, als ich gedacht hätte. Also nicht Okay. eine Panne bisher. Also ich komme jetzt so an die 2000 Kilometer. Und also das war dann der echte Härte- und Stresstest für die Reifen. Und ja, das war optimales Gelände, um sowas zu testen. Ja. Also ich bin, das war so eine, glaube ich, so 100, 130 Kilometer Runde, die ich gefahren bin. An dem Tag. Das fing erst ganz locker an. Da gibt es eine ganz tolle Bahntrasse, die geht, glaube ich, über 40, 50 Kilometer. Da fährt man eigentlich schön so entlang dieser Gebirgskette. Und kann sich schon mal darauf einstellen, wo man hinterher dann so drüber klettert. Also Und mit dann, guter Sicht auf das, was kommt, ja? ja, perfekte Sicht. Und dann fängt man schon so ein bisschen an zu schlucken. Und irgendwann nähert man sich halt so dieser Gebirgskette und verlässt halt die Bahntrasse. Und dann kurbelt man halt so einen kleinen Pass hoch. Also das ist jetzt nicht wirklich hoch. Das sind, was war's? 600 Hundmeter. Also einsames Straßenfahren, so gut wie kein Verkehr. Fährt man schön Rennrad-like hoch. Ganz, ganz toll. Und ja, und dann kommt man halt oben an, das obligatorische Schild, macht ein Foto und dann geht es halt querfeldein über diesen langen, langen Bergrücken. Und das ist dann sehr beeindruckend, wenn man auf einmal auf so derben Schotter unterwegs ist. Und auf Dauer ist das also mental absolut anstrengend. Also sowas habe ich halt auch noch nicht erlebt. Also man darf keine 10 cm unkonzentriert sein. Das könnte fatale Folgen haben. Haut dir direkt irgendwas weg, ne? Ja, Ja, okay. also ist super gefährlich, weil das ist, als ob da einer einfach so diese Splittersteine hingeschmissen hätte und ja, dann sieh mal zu, wie du drüber kommst. Also sehr beeindruckend. Und das geht dann halt immer stetig bergauf und sehr verwinkelt. Und wenn man dann so über diesen Punkt ist, wo die Bäume dann weniger werden und die Aussicht größer wird, dann ist das echt beeindruckend, weil du hast dann Ausblicke, du guckst links zum Mittelmeer, hinter dir siehst du die Alpen und rechts siehst du den Mont Ventoux. Alles sehr beeindruckend. Ja, also, weil irgendwann ist dieser Bergrücken recht schmal und die Bäume sind halt sehr flach und sind nur noch Büsche oder entweder gar nichts oder halt nur so Büsche. Und bei gutem Wetter hat man da die tollste Aussicht. Und jedem Gravelfahrer, dem geht da das Herz auf. Derjenige möchte aber nicht da oben liegen bleiben. Also das ist sehr, Okay, also ja, sehr keine Panne unangenehm. und alleine fahren ist dann schon so ein bisschen, ja, was für Risikofahrer, Ja, oder? definitiv. Also die Auffahrt, die kriegt jeder guter Gravelbiker noch hin. Man hat auch kurze Passagen, wo es ein bisschen angenehmer ist zu fahren. Aber hauptsächlich eiert man oder versucht man zwischen den weniger spitzen Steinen herzufahren und die Lücke zu finden. Also man guckt viel auf den Boden. Ja, okay. Und aber es ist atemberaubend. Und da oben ist halt nicht viel los. Also ich glaube, ich bin einem Wanderer begegnet oder einer Wanderin vielmehr. Die guckte mich ganz erstaunt an. Was macht der mit dem Rad hier, ne? Ja. Mit dem Rennrad auch noch, ne? Also, ja, wie die Franzosen so sind, Englisch ist nicht ihre Stärke, Französisch nicht Ja. meine. Ging so ein bisschen mit Händen und Füßen und war auch okay. Aber alles sehr freundlich. Und ja, aber also dieser Bergrücken zum Graveln ist absolut perfekt. Also wer mir auf Strava folgt oder auch bei Instagram, der kann sich da ein paar Eindrücke verschaffen. Ich glaube, gerade auf Strava habe ich einige Fotos reingestellt. Da sieht man deutlich, was das für Steine sind. Und Ich erinnere mich. Spitze Steinchen, ja. das Boah. Schwierigste ist dann tatsächlich hinterher die Abfahrt. Da habe ich mich echt gefragt, wieso, weshalb, warum. Warum mache ich das Ganze hier, ja? So ein. Ich weiß gar nicht, wer die Straßen angelegt hat. Wer da jemals auch mit dem Auto hochfährt, Ja, das sind die funktioniert alten nicht. Römer mit den Fuhrwerken damals noch, ne? Also, Mit das sind. Holzrädern ungefedert und die Pferde drüber wahrscheinlich. Ja, also das ist so gefährlich, weil die Steine, die liegen ja lose da. Und da ist nichts mehr mit Runterbrettern oder mit Schnellfahren. Ich glaube, die Bremsbeläge, die hatte ich vor dem Urlaub neu gemacht, die konnte ich hinterher direkt wieder in eine Tonne kloppen. Das ist auch ein Das super Tipp, ja. Den wollte ich eigentlich auch noch mal heute geben, weil es mir auch aufgefallen ist. Ja, ey, wenn ihr so Touren macht, achtet auf eure Bremsbeläge. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Es kann übel enden, ja. Das ist ein absolut notwendiger Check, wenn man irgendwie in den Bergen fährt. Ist egal jetzt, ob mit dem Gravelbike oder mit dem Rennrad. Wenn ihr keine Bremsbeläge habt, dann kann das übel enden. Also immer vorher checken, ganz, ganz wichtig. Und naja, also das waren Wege, die waren teilweise dann von der Witterung und vom Regenwasser so zerklüftet. Ich bin da teilweise mit 4, 5 km/h nur runter und musste Angst haben, dass ich nicht wegrutsche. Und das ist halt unheimlich anstrengend, weil du bist so konzentriert und du wirst mental so durch die Mangel genommen, hätte ich nie erwartet. Ja, weil du hast links und rechts super tolle Aussichten, du kannst nicht hingucken, ne? Du musst immer nach vorne gucken. Ja, es ist echt schwer. Ja. Also du musst stehen bleiben. Richtig. Zu gucken musst, ja. Du musst erst mal schaffen, stehen zu bleiben. zum Stehen kommen, ja. Nö, aber trotzdem, also es ist anspruchsvoll, da oben zu fahren. Mhm. Es gibt Wege, es gibt Trails. Man kann diese Wanderwege halt auch fahren, die man kaum als solche erkennt. Es ist aber, wie gesagt, es ist herausforderungsvoll, macht aber unheimlich Spaß. Jetzt hast du ja nicht so viele Leute getroffen da, also nur eine Wanderin getroffen, aber hast du denn so einen Gesamteindruck bekommen, so ist das ein fahrradfreundliches Land, also nicht nur so Infrastruktur, sondern auch die Menschen in dem Gebiet, also Frankreich, klar, sowieso, aber auch in den Gebieten, wo du unterwegs warst, freundlich zu dir oder? Also grundsätzlich habe ich die Franzosen als sehr zuvorkommend und freundlich empfunden. Mhm. Es gibt ja immer dieses Klischee noch von früher anscheinend, aber ich war jetzt schon öfters mal in Frankreich, aber ich kann das halt einfach so nicht bestätigen. Also bisher ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem sehr, sehr nett und umgänglich, alles gut. So vom Radsport her selber, ich war ja mit dem Rennrad da am Mont Ventoux auch unterwegs, die Region direkt da, das sind alle sehr zuvorkommend, auch im Straßenverkehr vor allen Dingen. Okay. Sehr rücksichtsvoll. Das ist ja auch Tourismus da bei denen auch dann, ne? Ja. Das ist klar, das ist eine feste Größe, ne? Das ist eine absolut feste Größe. Da sind so viele Rennradfahrer unterwegs. Mhm. Und die ganze Region hat sich ja darauf eingestellt. Richtig. Aber gerade mit Gravel ist es halt manchmal so eine Sache, ne? Mit Gravelbike fährst du halt auch schon mal, wie du sagst, so auch so Wege, wo du eigentlich, ich sag mal, offensichtlich eigentlich nicht hingehörst, ne? Ist eigentlich nicht der Habitat, ne? Dafür ist es eigentlich nicht gemacht, aber du bist trotzdem unterwegs und dann fühlen sich Menschen halt da manchmal schon ein bisschen unwohl und lassen das auch durchblicken, wenn man da so ein Gravelbike da langkommt, ne? Dann merkt man halt, ob es ein fahrradfreundliches Land ist oder nicht, wenn die trotzdem Platz machen und sagen, oh, bonjour, Monsieur, ne? Oder, ne? Einfach nur nett zu dir sind und zuwinken, oder den Stein hinterher schmeißen, ne? Nee, also, was mir aufgefallen ist, hört sich jetzt doof an, aber unsere Kollegen aus den Niederlanden und Belgien, die mit den Autos da gefahren sind, die waren da schon, also es war teilweise dann da ein bisschen unangenehmer. Ein bisschen robuster, sagen wir mal so. Ja, die waren ein bisschen robuster unterwegs. Ja, kennt man eigentlich gar nicht, da war ich ein bisschen irritiert. Obwohl, aber ansonsten, doch, also Exkurs, ein kleiner, doch, das habe ich, das ist, echt? Ja, also ich bin ja viel in Holland, Belgien unterwegs. Die sind ja auch sehr, sehr fahrradfreundlich, aber die Infrastruktur gibt es natürlich auch her. Das heißt, wenn du auch gefälligst auf deinem Radweg bleibst, der ja verdammt gut ausgebaut ist und es keinen Grund gibt, auf der Straße zu fahren, sind die auch nett und freundlich, wenn du auf dem Radweg bleibst. Gibt es einen Radweg und du fährst auf der Straße, die rasieren dich weg, ne? Weil die sagen, was ist das? Das gehört sich nicht, weil die Radwege, es gibt keinen Grund, nicht auf dem Radweg zu fahren, da in Belgien und Holland, dann rasieren die dich weg. Dann sind die auch ziemlich robust, um es mal nett zu sagen, dann nehmen die auch keine Rücksicht. Dann ballern sie auch an dir so in Haaresbreite vorbei. Da haben die keine Rücksicht. Aber wenn du schön auf deinem Radweg bleibst, dann halten die auch alle 5 Zentimeter an, wenn du über die Straße willst, weil dann Übergang ist, kein Thema. Aber bist du auf deren Straße, hast du keine guten Karten. Habe ich so erfahren. Da am Mont Ventoux gibt es halt keine Radwege so in dem Sinne. Ist eine Straße, ne? Straßen, sind einfach Straßen. Mhm. Ja, also die Franzosen, die haben meist echt einen großen Bogen im Auto um einen gefahren. Also ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, um Gottes Willen, das nicht. Aber so, also generell die Region zum Radfahren ist echt entspannt, so unterm Strich. Okay, das heißt, du hast auf jeden Fall mehrere Freuden gehabt, Gravel- und Rennradfreuden. Und denn Rennradtour, das habe ich ja eben noch gelesen, noch als Vorbereitung auf die Sendung, dein wunderschöner Artikel über mit dem Rennrad den Mont Ventoux hoch. Das ist wirklich lesenswert. Und die beiden hast du ja noch eingeholt, ne? Ja. Ja, also ich bin ja mit viel Respekt da den Berg angegangen. Ja. Man liest ja so viel im Vorfeld und man hat dann so eine gewisse Vorstellung, was einem erwartet an Dramatik. Und genau, richtig, ja. ich hatte ja ein bisschen Glück mit dem Wetter und der Berg hat mich mit offenen Armen anscheinend empfangen. Aber wenn man dann unten losfährt und dann fahren die ersten Rennradfahrer so mit schönem Tempo an einem vorbei und man denkt so, oh, das wird übel enden. Wissen die mehr als ich? Ja, so irgendwie, naja, aber wenn man dann loskurbelt und dann den einen und anderen doch überholt und wieder einkassiert, dann ist das schon, ja, ist ein nettes Gefühl. Also ich bin ja nicht verbissen. So, ich muss die kriegen, ich muss die kriegen. Um Gottes Willen. Also mein Grundsatz war einfach, da hochzufahren, ohne einmal den Fuß auf den Boden zu setzen. Genau, und Und ich eigenes muss Tempo, mein ja. Tempo fahren Ja. und mit meiner Trittfrequenz. Aber ja, hat anscheinend gereicht, ne? Sehr coole Bilder von oben. Und du hast noch richtig Glück gehabt, auch wettertechnisch Glück gehabt, ne? Weil da höre ich ja auch immer von vielen. Gut, es gibt Räuberpistolen, es gibt Stammtischgeschichten, aber im Großen und Ganzen kann man ja schon festhalten, wenn man das auch sieht. Das kann schon eine echte Diva sein, ne? Boah, ja. Also, ich bin da echt mit Glück gepudert gewesen. Auch der sagenumwobene Mistralwind war mir an dem Tag gut gesonnen. Und von daher passte das echt. Also konnte ich mich einfach nur aufs Radfahren konzentrieren und auch auf meine persönlichen Leiden. Aber ja, es gibt tatsächlich Storys und Dramen an dem Berg, wenn der Nebel gehüllt ist und der Regen da losplästert. Das ist kein Zuckerschlecken mehr. Also da, das ist auch nicht ungefährlich dann. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, richtig. Und bei gewissen Jahreszeiten sogar auch noch dann bei Sonne los und dann mit leichten Eishagel ankommen und den Berg wieder runter. Das kann unangenehm werden, ja. Ja, also man ist dann ganz schnell ausgekühlt, auch oben. Gerade bei schlechtem Wetter. Man schwitzt bergauf, klar. Und wenn man dann oben 10 Minuten so einfach nur in Kurzarm steht, ja, den Wind merkt man schon, ne? Also so eine Windjacke ist da Gold wert dann bei der Abfahrt. Und das sollte halt jeder auch so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und es gibt, das hatte ich in meinem Artikel auch geschrieben, eine Wetterseite, speziell für den Mont Ventoux, da kann man genau sehen, was für Winde da oben herrschen und welche Temperaturen da oben gerade sind. So lässt sich das ziemlich gut planen. Sehr interessant, hatte ich auch erst kurz vorher erfahren, bevor ich da hoch bin, aber sehr interessant, ja. Okay, sehr cool. Das war dein Rennradexkurs auf dem Mont Ventoux. Ja, nicht ganz für einen Gravel-Podcast, aber ich Ja, muss echt aber es ist eine sagen, Ausfahrt. leider geil. Ich wollte gerade sagen, ist eine Ausfahrt. Ist okay. Ja, ist eine Ausfahrt. So gesehen, ich bin auch einmal mit dem Gravelbike außen rum um den Berg, auf der anderen Seite quasi, also den Mont Ventoux umrundet quasi. Zum Anfang auch, ja, eher so passmäßig, rennradmäßig, und hinterher wurde es dann doch ein bisschen Gravel-Spaß. Also es gibt da echt Möglichkeiten zu fahren. Klar, Mont Ventoux, man kann auch mit dem Mountainbike bezwingen, aber ja, ist halt Ja, nicht meine Welt. Und es geht um ein Faltrad mit allen, aber ne, ja, es gibt die ob es das sein verrücktesten muss, Dinge. ne? Ja, ne. Aber also für jeden Radsportler ist es ja eigentlich ein Highlight, einmal diesen Berg der Berge im Radsport zu bezwingen. Und so ist es mir auch ergangen. Und dann hat sich einfach die Gelegenheit dieses Jahr ergeben. Und ja, also ich bin da echt mit Demut hoch und ja, ich bin halt immer noch geflasht. Also es ist echt toll. Sehr cool. Also ist empfehlenswerte Gegend, sagst du ja. Ja, definitiv. Also wir waren echt begeistert. Man hat halt viele, viele Möglichkeiten. Man atmet quasi da die Geschichte einerseits des Radsports ein. Man fährt durch die ganz bekannten Orte. Wie gesagt, die Tour de France, die hatte dieses Jahr ja eine Etappe. Da ist der Mont Ventoux gleich zweimal auf einer Etappe bezwungen worden. Die haben wahrscheinlich die gleiche Zeit gebraucht wie ich, aber die sind dann in der Zeit zweimal Zweimal darauf. hoch, ne? Ne? Aber ja, auch in den ganzen Orten ringsherum wird halt diese Geschichte gelebt. Da gibt es halt diese Radsportcafés, Radsportläden, Verleihstationen. Die haben Fahrräder, teilweise, die suchen wir hier gerade in Deutschland in den Läden. Ich wollte gerade sagen, wie, die haben da Fahrräder. Da gibt es die anscheinend noch. Ich wollte schon nach Jobrad fragen, aber ich glaube, da habe ich keine Chance. Also ist hast du ein großes Auto? Hättest du was einpacken können? Okay. Ja, ja, ich weiß. Die Urlaubskasse, die war für andere Sachen geplant. Ja. Nee, aber so hat man halt, auch wenn man mit Familie fährt, für beide Seiten viel zu erleben. Einerseits Radsportgeschichte halt einatmen und andererseits halt die historische Seite in den Dörfern zu erleben. Da gibt es halt so kleine, feine Örtchen, da gibt es Burgen, Schlösser, ein Schloss hatten wir gesehen, da sind wir vorbeigekommen vom, wie heißt der, Marquis de Sade? Ah, okay, Marquis de Sade, ja. Du ja. Weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ra. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber der hatte da sein Schlösschen halt. Ja, kann man besichtigen. Dann gibt es so eine Art Grand Canyon in der Gegend. Da ist, glaube ich, Ocker abgebaut worden. Und dementsprechend hat man jetzt so die Farben. Alle Rottöne, Gelbtöne in diesem Abbaugebiet. Ist jetzt Naturschutz, glaube ich. Naturschutzgebiet. Man kann da wandern, ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, Avignon mit dem Papstpalast. Ganz, ganz irre spannend. Auch so, ja, in jedem Dorf gibt es irgendwas Altes zu entdecken. Und das ist eine spannende Region. Kann ich nur empfehlen. Würde meine Frau bestätigen. Sehr cool. Also empfehlenswert. Link ist in den Shownotes. Tom berichtet über sein Mont Ventoux. Hast du eigentlich auch einen eigenen Artikel nochmal über die Gräfe bei der Touren oder sind die bei Strava zu sehen? Momentan ist es nur auf Strava zu sehen, aber der Artikel über den, wie was genannt, ich muss nochmal nachschauen, Libro, sollte in einer der nächsten Artikel, die ich online setze, auch noch kommen. Ja. Sehr schön, könnt ihr nachlesen. So, ihr habt so der Plan. Sehr cool. Coming soon. Yeah. Sehr cool. Sommerurlaub. Ja, ich muss ja noch warten. Ich habe noch 4 Wochen, bevor mein Urlaub anfängt. Ja, aber du sagtest ja, du warst auch unterwegs. Ich war auch unterwegs, ja. Ich war trotzdem unterwegs. Ich war Ende Juni war ich ja natürlich wieder in Belgien unterwegs. Mein Lieblingsgebiet ist halt geografisch eng gelegen hier, ne? Direkt an der belgischen Grenze hier von NRW, von uns aus sehr, sehr nahe gelegen. Und ich war mal wieder auf ein Event von den Smugglers und den Gravel Ride 13, den Les Fabuleux, den ich letztes Jahr schon teilgenommen habe. Letztes Jahr habe ich den schon im September, Ende September hat der stattgefunden letztes Jahr. Das war schon echt krass, Ardennenfahrt, das war schon richtig herausfordernd. Also ich erinnere mich noch an undichtes Zelt, nassen Schlafsack, morgens aufwachen, dann wieder aufs Rad, das war schon echt spannend. Und dieses Jahr wieder, aber diesmal im Sommer, also Ende Juni und ganz andere Strecke und angesagt waren ja 2 Tage, eine 2-Tagestour, also schön, ein schönes langes Wochenende, pro Tag 173 Kilometer. Pro Tag? Pro Tag. Okay. Hat mich jetzt nicht unbedingt davon abgehalten, obwohl mein Gehirn sagte, bist du eigentlich bescheuert? da habe ich trotzdem gesagt, who cares, ne? Was soll's? Und es hat echt Spaß gemacht. Das war ein echt wieder cooles Event. Wieder die ganze Gravel Family, die du auch kennenlernen durfst, und Smugglers Pass. Also ehrlich, die meisten, die jemand da sieht, die sind auch da wieder da gewesen bei dem Event. Das ging schon. Das war echt lustig. Ich bin wieder standesgemäß mit dem Rad angereist. Also diesmal aber nicht ganz mit dem Rad, sondern ich bin mit der Bahn in die Nähe vom Startpunkt gereist und bin dann von da aus nochmal 30 Kilometer zum Eventstart geradelt. Das war recht angenehm. Habe ich mich schon mal nicht so verausgabt, weil 2 Tage so eine Mammutour und dann nochmal 130 Kilometer Radanreise wollte ich mir nicht antun. Das war auch ganz gut so. Also den ersten Tag, der hat richtig Laune gemacht. Das war super genial gemacht. Die Strecken absolut klasse. Also das waren auch 1500 Höhenmeter auf die 173. Die haben sich aber nicht auf die ganze Strecke verteilt. Nein, die haben sich auf die Hälfte der Strecke verteilt. könnte so einfach sein. Das könnte so einfach sein. Das heißt, bis zur Hälfte der Strecke war so, ja, was kommt denn jetzt noch? Dann guckst du auf die Höhenmeter irgendwie, da fehlt doch was, ne? Naja, es war dann also, ja, da waren ein paar hundert Höhenmeter so auf die Hälfte der Strecke. Und dann ging es halt in die Ardennen. Also wir sind aus dem Flachland in die Ardennen rübergefahren. Ardennen, wer es weiß, ja, der, ne, der weiß es halt. Oh ja. Echt fies. Aber super geniale Strecken. Das hat richtig Laune gemacht. Auch mit den Leuten. Und Juni, es war halt auch schon sehr warm. Also auch wie du eben sagtest, habe ich mich auch daran erinnert. Ja, es gibt so kleine Dörfer, die wo wir durchgefahren sind da. Und das Starterfeld hat sich ja ziemlich gezogen. Also das war schon ziemlich entzerrt, so das Starterfeld. Wir sind eh nicht alle zusammen gestartet. Wir sind alle so gestartet, wie uns halt der Schnabel gewachsen ist, weil kein Massenstart, Pandemiezeiten, jeder startet dann, wenn er Lust hat. Und man hat sie trotzdem getroffen. Wo hat man sich unterwegs getroffen? An den Tankstellen. An jede Tankstelle. Richtig, jede Tankstelle hat man sich getroffen. Braucht man auch, das war echt warm. Also musste viel, viel nachtanken, Flüssigkeit und Eis. Also gerade ich als Vieltrinker. Trotzdem, das war richtig super. Ich habe mich am ersten Abend auch richtig toll gefühlt. Ich habe auch diesmal den Gepäcktransfer in Kauf genommen. Das heißt, mit leichtem Gepäck unterwegs. Mit leichtem Gepäck unterwegs. Letztes Jahr war ich dumm, habe es nicht gemacht. War einer von wenigen, der es nicht gemacht hat. Habe ich auch sehr stark bereut. Dieses Jahr habe ich es nicht bereut, das mit dem Transfer zu machen. Das heißt, freitags haben wir uns ja getroffen. Freitags nachmittags und dann samstags morgen hieß es dann Zelt abbauen, ab in den LKW. Und dann ging der LKW los zum ersten Ziel. Das war, ne, wie gesagt, 130 Kilometer entfernt. Und da haben wir dann unser Zelt hier abends wieder aufgebaut, nächsten Morgen abgebaut und dann wieder zurück die Strecke. Nicht die gleiche Strecke, sondern so, ja, so eine andere Strecke auf jeden Fall, aber zum selben Startpunkt wieder zurück, wo wir gestartet sind. Das war echt super geplant. Leider am zweiten Tag habe ich nicht gefinisht. Also ich habe mich echt gut gefühlt nach dem ersten Tag. Auch am ersten Morgen habe ich mich echt gut gefühlt. Ich habe es, also ich will es nicht strunzen, aber ich habe das ehrlich nicht so stark in den Knochen gefühlt, muss ich sagen. Ich habe mich auch relativ gut vorbereitet darauf. Aber ausgiebig gefrühstückt und es ging direkt in den Berg. Also es ging nach dem Frühstück, nein, nicht flach, langsam einrollen. Das Einrollen begann damit, dass es erstmal 45 Minuten lang nur berghoch ging. Also richtig berghoch. Das hat mich schon echt Körner gekostet. Und auch Wasser. Also ich habe da richtig Wasser gelassen. Ich habe, ich kenne ja gleich meine Bilder auf Instagram, also ich habe 4 Getränkeflaschen immer am Rad. 2 im Rahmen, hinten 2 am Sattel. Und die waren sehr schnell leer am zweiten Tag, weil es ging erstmal also morgens war natürlich noch richtig Morgennebel. Es war richtig früh morgens. Ich glaube, kurz nach 7 bin ich losgefahren. Berghoch und da war ich schon richtig fertig, wie ich oben angekommen bin. So nach einer knapp unter einer Stunde habe ich erstmal kurz 5 Minuten gestanden, erstmal tief Luft geholt, gemerkt, oh verdammt, was tust du da gerade da an? Und dann, ja, so nach 45 Kilometern habe ich dann so gemerkt, hey, Leute, das wird mir gerade ein bisschen zu heftig. Ich habe wirklich überall angehalten, wo es ging. Ich habe sogar an diesen es gibt da so eine, nicht die Kathedrale, sondern das Kloster, den Notre Dame. Da gibt es so heiliges Wasser, was da so aus der Quelle, aus der Wand austritt, aus so Ausläufen, so 10 so Rohre aus der Wand. Und da salben sich Leute eigentlich so ein bisschen ein. Das heilt so Krankheiten, Schultern, Füße werden damit so ein bisschen eingerieben. Das ist halt ein Quellwasser. Habe ich mich dann halt so dahingestellt, erstmal meine Wasserflaschen voll gemacht, habe heiliges Wasser getrunken erstmal. Hat auch nichts gebracht. Also ehrlich, das ist schon eine Nummer. Also ich fühlte mich auch gerade zurückerinnert an das, was wie du eben erzählt hast, so die Abfahrten, also keinen Zentimeter aus dem Auge lassen, immer den Boden beobachten. Das war da auch sehr angesagt. Also da waren schon Trails bei, die würde man hier, also viele würden die schon mit einem Hardtail, mit einem Mountainbike schon sehr ungern fahren. Das geht ja schon technisch, ging ja schon richtig zur Sache. Also Abfahrten waren schon, also ich habe viele eingeholt, die halt geschoben haben, auch einige Kilometer, weil es richtig technisch wurde. Hat auch die Wochen davor auch stark geregnet. Ich habe ein Bild gepostet, da sieht man so, mein Rad verschwindet so bis zur Narbe, Hinterrad, also Schaltwerk auch komplett im Matsch, komplett. Das war schon echt herausfordernd, aber nach 45 Kilometern habe ich den Besenwagen gerufen. Ich sage, Leute, nee, wo ist der nächste Verpflegungspunkt, wo steht der Besenwagen? Ja, der stand dann halt bei 75 Kilometer. Ich habe mich dann halt noch bis auf exakt 76 Kilometer habe ich dann, also die Hälfte habe ich gefinisht und da, also auch da, also ich habe die Zahlen gerade hier, 76 Kilometer, 1300 Höhenmeter von 1500, war also nur die Hälfte und da habe ich fast die gesamten Höhenmeter waren auf der Hälfte eigentlich verteilt, da war ich auch fertig. Also wir haben uns dann, ein paar Leute sind dann in den Besenwagen eingestiegen, ich war nicht der Einzige, ich war zwar der einzige Deutsche da, das weiß man auch warum. Also Belgier sind da so, die belgischen Flöhe, die machen so einer deutschen Hummel schon ein bisschen was vor. Berghoch, nicht bergrunter. Da spiele ich meine Vorteile aus. Nach einer harten Tour an. Das war richtig hart, aber ehrlich, also ich bin ja so ein Genießer. Ich bin ja, wie die meisten ja auch wissen, keiner der Pace, also der wirklich losraced hier. Ich mach gemütlich. Ich mach immer Blümchenpflückerrunde. Ich will was von sehen, ich will da was von haben, ich will das genießen, ich will das aufsaugen. Für mich ist das ja Urlaub. Es ist zwar harter Urlaub, aber für mich ist das der Urlaub in Erholung und ich gucke auch mal gerne links und rechts einfach mal die schöne Landschaft oder die schönen Burgen oder die schönen Häuser einfach mal an. Da halte ich einfach kurz an, eine Minute und gucke mir das Spielchen einfach mal schön an. Ich bin ja Genießer, da gebe ich einfach zu. Und deswegen, eigentlich bin ich immer der Letzte bei diesen Touren in Belgien. Letzte Zeit nicht mehr, es gibt welche, die anscheinend noch mehr genießen als ich, aber so die ersten Touren in Belgien war ich immer Letzte. Das war so, ich habe immer die rote Laterne hinten dran gehabt, das hat mich gar nicht gestört. Das war mein Ding, aber ich bin halt gefahren. Ich bin immer angekommen, aber da war es wirklich zu heftig. Mit ein paar Leuten sind wir nachher in den Besenwagen gestiegen und haben es dann zurückfahren lassen. Also das war schon echt heftig. Also ich habe dann auch, also bei Kilometer 30 oder sowas, habe ich da so einen Supermarkt geplündert. Ich habe da fünf Flaschen Wasser, zwei Flaschen Cola und mir noch so ein bisschen hier Eistee und sowas habe ich mir erstmal fast inhaliert auf dem Parkplatz. Irgendwie ist es komplett im Hals verdunstet und dann weitergefahren, aber irgendwann war echt Ende. Das ging echt gar nicht mehr. Das fuchst sich das nicht so ein bisschen, dass du da nicht Ende bist? Ja, weil wenn man es halt so sieht, komm, du hast 1300 Höhenmeter, hast du jetzt eh schon, du hast fast die gesamten Höhenmeter hinter dir, aber du hättest noch fast die doppelte Strecke in Länge noch gehabt. Ja, ist nicht Alltagabend. Ich bin nicht so verbissen, ja, es kratzt ein bisschen an mir, ja. Es ist aber für mich eine Herausforderung. Ist ein Ziel fürs nächste Mal. Ich gebe da nicht auf. Meine Frau sagt auch, so, weil das war schon der zweite, den ich jetzt, Le Fabuleux, den ich nicht gefinisht habe, den ersten auch nicht, sagt sie, und? Hast du jetzt genug? Ich sag, wovon? Ja, willst du echt nochmal fahren, das Event? Ja, jetzt erst recht. Du kennst die Blicke, ne? Verheiratete Menschen, Männer kennen die Blicke. So, okay, wenn es sein muss. Ja, viel Spaß, ne? Oh, ja, uns ist Hopfen und Malz verloren. Ja, ist egal. Ich mach's nächstes Jahr nochmal. Das ist mir wurscht. Ich mach's nochmal und im Endeffekt, ja, es fuchst mich, aber es hat mir nichts direkt so ausgemacht, weil mit den Leuten hat es mir Spaß gemacht, weil das ist wirklich wie so eine kleine Familie. Man trifft immer wieder die gleichen Leute wieder vor Ort. Man hält ein nettes Schwätzchen. So nach dem zweiten Tag versteht man auch einen großen Teil hier Holländisch, Französisch, Belgisch so ein bisschen. Versteht man die immer besser. Man trifft unterwegs immer wieder welche, mit denen man dann ein paar Kilometer zusammenfährt. Das baut auch wieder auf. Also das ist total nett. Also du bist ja nicht komplett alleine. Ja. Also die 130 Kilometer alleine zu fahren, das wäre schon hart. Das habe ich gar nicht gehabt den ersten Tag. Wir sind immer wieder Leute getroffen unterwegs. Dann war irgendein Café am Wegrand. Das war dann so nach so einer richtig derben Steigung durch so ein Feld durch. Also ich glaube, der Pfad war so 3 Zentimeter breit und dann mittendurch durch so ein Dornstachel-Brennnesselfeld durch. Und am Ende, am Gipfel sozusagen, war ein schönes Café da oben und dann fährst du da vorbei und davon hörst du Leute hier jubeln, hey. Also drehst du um, ach, das sind die anderen Fahrer, die vor dir da waren. Alles klar, ab ins Café und erstmal eine schöne Tat essen, schönen Kaffee dazu, dann noch ein kleines Bierchen und dann fährst du mit 10 Leuten wieder los, andere kommen nach. Also unterwegs hat man sich immer wieder getroffen, auch wie ich eben sagte, an Tankstellen. Man hat sich immer wieder an Tankstellen getroffen. Da fährt man halt immer wieder auf. Das war echt toll. Also das war für mich ein absolut gelungenes Event. Auch wenn ich es nicht gefinisht habe. Ja, das nagt ein bisschen, aber es wurmt mich jetzt nicht so, dass ich so verbiss bin und sage, so, ich muss das im nächsten Mal jetzt schaffen und das, die Schmach gebe ich mich nicht nochmal. Ist mir total wurscht. Beim nächsten Mal fahre ich es wieder. Wenn ich es nicht schaffe, dann halt nicht. Aber ich habe ein geiles Event gehabt. Das ist die Hauptsache. Eben, ob Spaß man dabei. Oder nicht, Hauptsache es hat Spaß gemacht. Ich mache es ja auch Spaß. Und wenn ich mich quäle, macht es mir keinen Spaß und dann fahre ich nicht mehr. Ne, da schaltet mein Kopf aus. Ja, dann läuft doch irgendwas falsch. Genau. Wenn es keinen Spaß mehr macht. Also klar, man leidet immer mal wieder unterwegs. Genau. Das kennen wir alle. Aber hinterher, unterm Strich, muss es einfach Spaß gemacht haben. Dann weiß man, alles richtig gemacht, alles super. Ja, genau. So muss das sein. Genau, also ich habe ja bei 45 Kilometer, habe ich ja gerufen, hier, Besenwagen, wo seid ihr? Der war bei Kilometer 76 und die Kilometer, die waren jetzt gar nicht so hart, weil da habe ich mir in Erinnerung gerufen, was hat der Jonas Deichmann gesagt in seiner, in seiner Dokumentation? Ey, denk positiv, denk an das, was noch Schönes kommt und was, nicht an das, was Schlimmes passieren kann und zack, denkst du positiv, ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja, klar, man ist zwar fertig, aber der Kopf ist einfach stärker. Und dann geht's auch. Dann bin ich auch weitere 30 Meter nochmal gefahren, obwohl ich eigentlich sofort hätte umfallen müssen. Ne? Hätte ich dir schlechten Gedanken im Kopf gehabt, boah, du schaffst das nicht, du bist fix und alle, was machst du hier für einen Blödsinn? Dann wäre ich bei Meter 50 wahrscheinlich schon tot umgefallen. Also. Ja, man muss ja positiv dran gehen. Richtig. Hast du vollkommen recht. Genau. Also ich habe das manchmal unterwegs, wenn ich jetzt auch nochmal auf meine Gravelfahrt zurückkomme kurz, wenn du dann da hochfährst und du hast die Aussichten und die Landschaft ist total geil, ich erwische mich immer dabei. Ich hoffe, da hört mich dann auch keiner. Okay, da oben waren halt auch keine Menschen. Mhm. Aber dass ich immer rufe, unfassbar, ist das geil. Unglaublich. Ja, ja, klar. Boah. So, und das wirkt sich einfach auf den Körper aus. Und da gehe ich da voll positiver Energie dran und fahre weiter. Und wenn ich da halt den Berg dann wieder irgendwie runterrutsche, dann erwische ich mich manchmal auch schon, dass ich innerlich lache. So. Ich nicht nur innerlich, ehrlich. So, wenn ich so Teile alleine fahre und mich irgendwas ärgere oder freue, ehrlich, da führe ich Selbstgespräche. Ja. Ich denke so, was machst du eigentlich da für einen Scheiß? Dann, du baust dich selber damit auf. Dann, du fluchst auch für dich selber, ne? Ja, das nicht in dich kommt rein. Auch vor. Nee, du fluchst aus dich heraus und du weißt, 10 Meter Umkreis ist kein Mensch, der dich hören kann, aber du fluchst trotzdem und redest. Ja, aber das wandelt tatsächlich sich um in positive Energie. Richtig, richtig. Mhm. Gefühle und Emotionen müssen raus. Gerne einfach mal laut sein. Ja, genau. Mal seinen Gefühlen freien Lauf lassen, richtig. Und danach geht es einem meist besser. Ja, auf jeden Fall. Kann man sagen. Ja. Das war ein cooles Event. Also schön. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Und mein Jahresabschluss ist ja auch schon geplant. Ich weiß gar nicht, wann ist der. Das ist. Ach ja, genau. In exakt 1, 2, 3, 4 Wochen, genau, bin ich wieder in Frankreich. Letzte Abschlussevent. Aber du wirst lachen, ich bin in 2 Wochen in den Ardennen. Der Dirty Boar findet statt. Ja, stimmt. Der Dirty Boar findet statt. Hast du noch ein Ticket gehabt vom letzten Jahr oder hast du Wir haben noch Tickets. Yeah. Vom vorletzten Jahr sogar. Vor 19 noch. Ja. Ich glaube, 2018 waren wir das erste Mal da. Dann haben wir uns für 2019 erneut angemeldet. Mhm. Ja, da vertue ich mich jetzt. Nee, für 2019 waren wir das erste Mal da. Ich wollte gerade sagen. Und genau, 2019, Mal. Genau. 20 wieder angemeldet, genau. Ausgefallen. Wurde postponed und, für dieses Jahr, genau, und Tickets blieben, ja. Genau, und der Markus und ich haben jetzt schon uns eine Unterkunft gebucht, kurzfristig, und der Timo hat sich gerade ein bisschen verletzt an der Hand, bin aber guter Dinge, ich zumindest, dass er rechtzeitig fit ist, er schont sich gerade so ein bisschen. Und dann fahren wir wie 2019 wieder zu dritt. Weil Timo hat ja auch noch eine Rechnung offen. Mhm. Dem ist ja der Freilauf nach 50 Kilometern flöten gegangen. Oh nee, ne? Ja, das ist ziemlich ärgerlich. Also wenn an Technik hängt, dann wird es richtig ärgerlich, ne? Ja, also da sind die Sperrklinken alle raus. Oh. Und, er hatte Glück, dass genau dann ein Versorgungspunkt kam. da haben sie ihn dann mitgenommen, eingesammelt mit dem LKW. Und da hat er Glück gehabt, dass es nicht in der Pampa passiert ist. Aber somit hat er eine Rechnung offen und Na, ich siehst du. hoffe, es klappt, dass wir da zu dritt starten. Es gibt sogar noch Tickets, habe ich sogar, ich glaube, gestern noch gelesen. Also eigentlich gibt es keine mehr, aber es gibt ja welche, die dieses Jahr nicht teilnehmen können. Es gibt einen Tickethandel auf der Genau, da Deutibor kann man noch Facebook-Seite. das ein oder andere Ticket handhaben. Aber da freue ich mich drauf. Also ich habe da schöne Erinnerungen dran. Von daher hoffe ich, dass das Wetter einigermaßen mitspielt und wir noch eine schöne Zeit haben. Das Dirty War, das ist doch jetzt, warte mal, wann ist das genau? Dritter, was ist das? Dritter, 4. September. Am 4. September, genau, 4. September ist es, Ja, ja. 4. genau. 4. Erster September, Samstag. ja, genau, Eintagestour, sehr cool. Ja, der Name kommt nicht ungefähr, ne? Nee. Es wird schon schmutzig und nass, ja. Oh ja. Aber die Ardennen sind nun mal echt super. Also Traumhaft, ich liebe es, wunderschön zum ja. Graveln. Ja. Also ich habe da echt, also trotzdem wir damals da im Regen gefahren sind, habe ich da nur tolle Erinnerungen dran. Und wir haben es auch gelitten ordentlich, aber also ich mache es gerne nochmal. Auf jeden Fall. Also ich kann jeden, der die Möglichkeit hat oder da mal hin will, denn macht es. Ja, es ist alles wahr, was man drüber sagt, aber trotzdem macht es Spaß. Ja. Es ist nicht gelogen, es ist alles wahr. Ja, definitiv. Aber es macht Spaß, sehr cool. Ja. Da bist du dabei. Das heißt, mit Auto hin und dann, also nur den Samstag oder auch schon am Abend vorher? Der Markus und ich, wir fahren freitags hin und ja, fahren sonntags auch zurück. Der Timo guckt jetzt gerade halt noch, wie er das macht. Da ja, werden wir abwarten, wie er das handhabt. Ob er nur an dem Tag kommt und dann wieder fährt. Wir werden sehen. Vielleicht bucht Genau. danach das Hotel. Mal schauen. Sehr cool. Ja, da wünsche ich jetzt schon Spaß. Das ist cool. Oh ja. Hart, aber Spaß. Ja. Ja, ich bin ja dann, genau, in 4 Wochen, 2 Wochen danach bin ich Frankreich, Belgien und Luxemburg, French Borders. Ach Ich ja. bin mal gespannt, was ich mir da wieder antue. Ist nur ein Tagesevent, aber ich weiß ja nicht genau, was ich mir da antue. Jetzt ist. Oh. Ja, mal gucken, was Ja. raus wird. Ich habe da schon wieder die ersten Streckenabschnitte gesehen. Holla, die Waldfee. Ich glaube, ich bin, glaube ich, der einzig Deutsche, der da ist, wahrscheinlich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau. Mensch, Leute, fahrt doch mal mit da. Meldet euch doch mal an. Ich will nicht mal der Letzte sein. Ja, aber ja, vielleicht hilft das ja was. Ja. Vielleicht kriegt der ein oder andere ja mal Lust, wenn wir immer so aus der Region unsere Storys erzählen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir darüber so gerne berichten, weil es ist einfach eine tolle Gegend. Das ist traumhaft. Also Ja. alle Gegenden sind traumhaft, also, ne, aber gut, das, was man selber erlebt hat, ist natürlich immer umso schöner. Ja. Ich glaube auch, dass hier der Bohemian Border Bash hier auch super ist, ne? Ja. Auch mindestens bestimmt genauso schön. Ich weiß es halt nicht. Weil ich noch nie gefahren bin und ehrlich, mir das echt zu weit ist. Für ein Event da mal eben kurz rüber. Also für mich ist ohne Auto ist das mal ein bisschen doof. Da bin ich lieber hier in der Gegend hier und da. Also das ist wirklich traumhaft. Ist halt so. Definitiv. Ist halt so. Ja. Genau, in der Gegend, da wo du nicht viel fahren musst. Du hast ja wieder so ein geheimes Ding gemacht hier. Das war aber sehr kurzfristig angesagt, nicht? Wo ich so, oh nee, verdammt, genau da kann ich nicht. Ja. Das war im Ja. Juli, war das, ne? Im Juli, Juli. 18. Juli. Genau, richtig. Night of the 100 Miles. Secret Riders. Ja, also es war irgendwie so eine ganze Spontanaktion. Ich glaube, 1,5 Wochen Vorlauf. Könnt ihr euch vorstellen, wie das so von der Planung her war. Ich hatte da einfach Bock zu und meine Vorstellung war jetzt einfach, ich mache jetzt keine Anmeldung, sondern wer kommt, der kommt und fährt mit. So, und wir fahren halt den Track von der ersten Ausgabe damals. Komplett gleich. Also Richtung ja, Essener Süden, dann Richtung Mülheim, Duisburg, andere Rheinseite, Richtung Kamp-Lintfort, so ein Bogen, wieder über dem Rhein und dann über Oberhausen und ja, am Kanal, am Rhein-Herne-Kanal entlang. zu unserem obligatorischen Ziel, die Halde Ruhrwart in Herten, ja, um da den Sonnenaufgang wieder zu erleben, mal wieder. Das heißt, wieder stilgerecht Night of the 100 Miles Nachtfahrt. Genau, wir sind wieder knappe 161 Kilometer durch die Nacht gebrettert. Also organisiert war jetzt halt nicht viel. Wir sind auch wieder an der Atmosphäre, unserem klassischen Startort-Café hier in Essen gestartet. Der Holger, der hat das so organisiert, dass sie ein bisschen länger auf hatten. Und ja, da konnte jeder halt noch vorher was essen, eine Kleinigkeit, und was trinken. Und dann sind wir wann sind wir gestartet? Kurz nach neun. Ja, kurz nach neun sind wir dann gestartet abends. Und ja, wir waren 17 oder 18 Leute. War aber auch okay. Also Ferienzeit, Corona-Zeit. Genau, pandemiekonform, ja, genau. Und von daher war das vollkommen okay. Also, dass nicht 200 Leute kommen wie damals, war mir schon klar. Aber so war das vollkommen okay. Und waren auch nette Leute dabei. Der Christian von Velo Home ist auch mitgefahren. Der ist, glaube ich, als letztes gekommen zum Treffpunkt und war als erstes schon wieder weg. Okay. Den habe ich danach auch nicht mehr gesehen. Oh, wie schade. ja, der war flott unterwegs. Mhm. Und ja, also wir hatten beim Start schon schönes Wetter. Schönster Sonnenschein, es war angenehm warm, sodass wir eigentlich die Nacht tatsächlich in kurz fahren konnten, ohne Probleme. Stimmt, im Juli, da war es ja sehr warm, genau, das Wochenende, ja. Genau, also das war also optimal. Ja, und die Leute waren froh, dass sie mitfahren konnten. Und es waren ein paar neue Gesichter dabei, aber halt auch Altbekannte. Das hat mich richtig gefreut. Und ja, wir sind dann los Richtung Essener Süden, Richtung Ruhr. Und das war dann so der Zeitraum, wo gerade das Hochwasser die Ruhr runtergepfeffert ist. Und als wir da so über die Ruhrbrücke gefahren sind, wir das Wasser gesehen haben, die Wassermassen, das war für einige dann doch schon erschreckend. Zumal wir kurz darauf dann so abgebogen sind, dass wir quasi parallel zur Ruhr gefahren sind. Und die Leute schon die ganzen Keller leergeräumt hatten. Mhm. Alles, was nass war, stand an der Straße. Jetzt war es da aber halt relativ noch ordentlich, aber es waren trotzdem Müllberge, Sperrholz ohne Ende und ach, alles Mögliche. Also da mag man sich gar nicht ausmalen, was woanders, wie hier an der A, da passiert ist, wie das da aussieht. Also das war hier schon erschreckend und ja, Wahnsinn. Jedenfalls, wir sind dann schön weitergefahren Richtung Sonnenuntergang. Hat alles super funktioniert. Dann hatten wir natürlich die Checkpoints weiterhin mit drin, wo jeder sich wieder da so ein bisschen erfrischen konnte mit Naturalien, Getränken und des Weiteren. Und das Schöne war tatsächlich, wir hatten ja damals einen Kiosk ausgemacht, in dem wir Bescheid gesagt haben, dass wir mit 200 Leuten da antanzen, und okay, die konnten sich noch dran erinnern. Als wir als Gruppe, wir sind relativ zusammengefahren, bis auf zwei, drei Leute, so da auftauchten, sprachen die uns direkt an. Die hatten nur positive Erinnerungen an uns. Oh, sehr schön. Und die hatten sich schon gefreut, dass jetzt doch abends wieder hier High Life ist und 200 Leute. Nee, doch nur 16. Ja, dann muss ich denen halt sagen, wie die Lage ist, ne, dass das jetzt hier dass sie alle sind, dass wir das gerne halt größer aufgezogen hätten, aber ja, funktioniert halt nicht. Corona Edition, ja. Aber trotzdem, also sehr, sehr nett. Mhm. Und da bin ich mir sicher, wenn wir das nochmal richtig groß aufziehen, dann wird das definitiv ein Checkpoint sein. Also das dürfte ich schon verraten. Also ganz, ganz nette Leute, sehr sympathisch. Man hat alles gekriegt, was man brauchte. Perfekt. Also das war für viele, auch die das halt noch nicht kannten, ein ganz positives Erlebnis da im Kiosk. Ja, und dann ging es halt weiter, dann über den Rhein und hinein in die Dunkelheit. Am Rhein mussten wir halt auch einen kleinen Umweg fahren, weil das Wasser halt auch noch zu hoch war. Und wir sind dann oben über dem Damm gefahren, auf niederrheinischer Seite. Mhm. Und da fand ich erschreckend, da sind eigentlich so richtig breite Hundewiesen. Die sind hunderte Meter eigentlich vom eigentlichen Flussbett entfernt. Und da stand ganz weit oben das Wasser. Und das fand ich richtig beängstigend, weil ich weiß ja, wie tief es da eigentlich sonst runtergeht auf die Wiese. Boah, also das war, also man sah das Glitzern des Wassers so in der Dunkelheit. Und ich fand das echt gruselig. Und da ist ja auch nichts beleuchtet da oben auf dem Damm. Richtig, Also ich habe es ein ja. bisschen als spooky empfunden. Also man sollte doch immer ein bisschen Respekt vor der Natur haben. Die gewinnt immer. Da kann man Feuer machen, was und man will. Wasser kannst du nichts machen, ne? Nee. Also das war schon. Da sind wir halt einen kleinen Umweg gefahren. Das war abzusehen. Das Spannende war halt auch, das hatte ich auch vorher so kommuniziert. Wir fahren halt den alten Track. Wir wissen aber nicht, wie der gerade aussieht. Es Okay. könnten also Brennnesselbüsche ohne Ende kommen. Also nicht nur Fahrt ins Dunkle, sondern auch Ungewisse. Genau. Aber er hat ja auch Okay. mal was. Ich habe gerade im Sommer, da wächst das ja verdammt schnell zu, ne? Da kommen ja Oh so ja. Brennnesseln, die wachsen ja in 2 Wochen einen kompletten Weg zu, ne? Ja, wir hatten das ja damals bei einer Ausgabe. Wir hatten 2 Wochen vorher einen Trail gescoutet, wunderbar zu fahren. Und dann kam die Nacht, die Leute sind dahin und dann waren da nur noch Brennnesseln. Die sind durch die Brennnesseln geheizt und ich bin froh, dass ich nicht der Erste war. Also unfassbar, wie so ein Zeug wuchern kann. War spannend. Nee, aber also generell der Track war gut zu fahren. Wir hatten leider einen Unfall. Also einer war vor unserer Gruppe und das war auch so ganz skurril. Also wir sind als Gruppe durch den Wald gepfeffert, kamen aus dem Wald geschossen auf so einem großen Schotterparkplatz, um auf der anderen Seite eigentlich wieder in den Wald einzutauchen. So, jetzt musst du dir vorstellen, wir sind drauf auf dem Schotterplatz, da stand ein Campingmobil ganz rechts und ganz links am Rand, da saß ein Radfahrer auf dem Boden und 2 Leute standen um ihn herum. Und das mit der Szene konnten wir so nichts anfangen, wir sind halt weiter gepfeffert. Und er rief noch so, hallo. Und wir so, oh, hallo. Und wusch, waren wir wieder weg. Und dann hatten wir einen Nachzügler, der erzählte uns dann an der nächsten Tanke, ja, der wäre von uns gewesen. Oh. So, was? Wie? Das haben wir so nicht empfunden. Ich meine, das war eine skurrile Szene. Was macht so ein Camper nachts um, weiß ich nicht wann, auf so einem Parkplatz? Okay, Ja. ne, anscheinend, ist egal. Ruhrgebiet, da passiert aber schon mal, ja. Ja, ich glaube ja. Ja. Und wieso saß er da am Rand von diesem Parkplatz und halt nicht mittig, wo alle herfahren würden? Also das Bild Okay. passte nicht so, dass wir gecheckt haben, dass er zu uns gehörte. Sah nicht bedrohlich aus, nix, ne? Nö, der Okay. saß halt aufrecht auf dem Boden und so, hallo, und wieso hallo? Okay. Ja, letzten Endes kam dann wohl der Krankenwagen, Oh. weil er hatte ein Schlagloch übersehen. Und macht er dann oder hat dann den Abflug gemacht und hat sich dann wohl die Schulter gebrochen und die Kniescheibe zerdeppert. Ja, also der hatte mich dann morgens angeschrieben und das tat mir richtig leid. Kann ich Also verstehen, schöne Grüße ja. und gute Besserung an dieser Stelle, falls du uns hörst. Also das tut mir sehr, sehr leid, dass das so passiert ist. Aber er war guter Dinge, dass er nächstes Jahr wieder dabei ist, wenn das stattfindet. Das zeigt, man Also muss aufpassen in dunklen ja. Night of Miles, ne? Das ist alles nicht ungefährlich. Ja. Also klar, es fährt jeder auf eigene Gefahr und das ist nun mal so. Aber da ist natürlich schon hart. Ne? Also wenn sowas passiert, also Ja, das ist das wünsche blöd, ich ja. keinem. Das tut mir immer auch mit weh, bin ich ehrlich. Also Gott sei Dank bisher ist nicht viel passiert bei unseren Fahrten. Das ist aber natürlich jetzt schon eine Sache sehr, sehr unschön. Na gut, Also Schulter dauert ein bisschen. Wann war das? Im Juli? Ja, dann von hier aus auch noch gute Besserung. Du bist noch jetzt wahrscheinlich bald wieder auf dem Fahrrad. Aber Kniescheibe, Ach, boah. Kniescheibe. Ah, nee. Ja. Okay. Ja, nee. Also, ich hatte selber früher mal ein Problem mit der Kniescheibe, habe ich mir auch lädiert und boah. Okay. Nee. Also, naja, also gute Besserung an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Also ist halt nicht ungefährlich. Ja. Ja. Ja. Also wir sind da jedenfalls weiter gefahren und wir waren auch recht gut drauf und die Tankstellenstopps, die kamen auch immer zur passenden Zeit. Das ist ja schön im Ruhrgebiet, ne? Da ist ja nie immer weit weg. Ne? Du bist ja eigentlich nie weit weg von der Zivilisation und überall hast du nur Verpflegung wie Tankstellen. Ne? Ja, tatsächlich am Niederrhein ist es ein bisschen anders. Da haben viele Tankstellen oftmals ab 22 Uhr zu. Ah, okay. Das war damals bei der Planung von dem Track schon nicht einfach, da Tankstellen zu finden, die halt 24 Stunden offen haben. Okay. Aber da wir ja natürlich jetzt wussten, wo was ist, war das vollkommen in Ordnung. Und das passte auch. Und wir waren halt recht flott unterwegs und es sah die ganze Zeit danach aus, als ob wir tatsächlich pünktlich zum Sonnenaufgang oben auf der Halde sind. Das ist ja Ziel immer, ne? Ziel ist ja eigentlich immer zum kurz vor Sonnenaufgang an der Halde sein und das mitzuerleben, ne? Ja, genau. Also wie gesagt, der Christian, der hat das komplett erlebt. Wir hatten dann, als wir dann am Landschaftspark Duisburg kamen, innerhalb von 100 Metern zwei Platten in der Truppe. Oh, oh je, ja. Das kostete uns vielleicht 15 Minuten, aber das waren genau die 15 Minuten, die uns am Ende gefehlt haben. Ah, verdammt. Ah. Mist. Ja, ist ja wie passiert. Ja, genau. Nee. Aber die ganze Zeit passiert nichts und dann auf 100 Metern erst der eine puff, und dann der zweite. Puff. Ah, nee. Dumm gelaufen. Wären Sie besser aber, hätten Sie besser mit meinem Tubeless umgerüstet? Ja, die hatten Tubeless. Oh, okay. Aber der eine hatte keine Milch mit. Ja. Da habe ich dann ausgeholfen. Okay. Und ja, der andere doch, der Patrick, der hatte einen Reifen. Der ist mit Schlauchreifen, mit Schlauch gefahren. So. Mhm. Und ja, aber der ist halt technisch versiert und der hatte das ruckzuck auch gewechselt. Aber trotzdem, ja, fällt auf. Ja, klar. Ja, aber gut, also passiert. Letzten Endes hatten wir tatsächlich wieder den perfekten Sonnenaufgang ohne eine Wolke am Himmel. Es ist unfassbar geil gewesen. Weil, also ich weiß nicht, entweder haben wir da immer Glück mit der Planung oder ich weiß es nicht, weil ich bin am nächsten Morgen zur Arbeit gefahren und ich komme zur Arbeit ziemlich zur gleichen Zeit an, wie wir jetzt hier an der Halde waren. Um 5.34 Uhr war Sonnenaufgang, Sonntagmorgens. Und dementsprechend bin ich halt auch montagmorgens auf der Arbeit zufällig. Und da war nichts mit tollem Sonnenaufgang. Da war alles bewölkt. Da war zwar Sonne, aber es war bewölkt. Also wieder der perfekte Tag. Und es war herrlich. Mein Frühstück gab es jetzt halt auch nicht. Da musste jeder selber für sorgen, dass er sich was organisiert. Das war halt vorher auch so kommuniziert worden. Genau, war auch kein Problem, weil am letzten Checkpoint quasi an der Tankstelle gab es dann frische Brötchen. Die hatten alles Mögliche belegt, sehr, sehr gut. Also Tankstellenleben, ne, ist ein Traum. Stell dir mal vor, in 10 Jahren haben wir keine Tankstellen mehr, weil es keine Verbrenner mehr gibt, alle Elektroautos. Was machen wir dann? Ganz ehrlich, also ich glaube mittlerweile, dass diese Tankstellen mit ihrem frühen Brötchensortiment und ihrem überhaupt Fresssortiment nur von uns Fahrradfahrern leben. Ja, glaube ich auch. Also die, also ich habe die dieses Jahr uns so, durchgehend auf, die Nacht und morgens, ja. Ich weiß nicht, an wie vielen Tankstellen ich dieses Jahr schon gehalten habe, um irgendwie Proviant zu holen. Ja. Das sind Wucherpreise teilweise, aber als Radfahrer ist das eigentlich irgendwie völlig egal. Und ich habe mich schon dabei ertappt, da war ich mit dem Auto unterwegs, wollte eben mir nur was zu trinken holen. Und anstatt dem Supermarkt gegenüber anzusteuern, nee, was mache ich? Tankstelle. Tankstelle. Und meine Frau so, immer, geht es dir noch gut? Oder? Oh, okay. Haben wir Reichtum, bevor ich nichts weiß? Das zieht mich schon magisch an. Also ja, so weit war ich so, dieses Jahr schon. Ja. Geht mir ähnlich, ja. Aber ja, wie gesagt, die hatten ein gutes Sortiment, alles Mögliche, riesengroß. Ja, und das haben wir dann den letzten Kilometer mitgeschleppt. Und jeder hat dann da oben ein bisschen sein Butterbrot dann oder halt sein Brötchen gemümmelt. Und ja, dann war die Nacht durch. Also, was denn des Wortes? Super. Ja. Also, ja. Hat Spaß gemacht, auch wenn wir halt nur so wenig waren. Aber wie wir eben schon gesagt haben, der Spaß stand einfach im Vordergrund und einfach gemacht, ganz kurzfristig. Ja, cool. Alle, die davon nichts wussten, sorry, ich habe es irgendwo auf den Kanälen mal kurz gepostet und Ja, das stimmt. Ja, das, ja, schade. Ich wäre echt dabei gern dabei gewesen, weil das war das Wochenende, wo ich eigentlich im weg gewesen wäre, in Kurzurlaub. Da dachte ich, oh verdammt, da kann ich nicht. Ist ja nun mal ausgefallen. So Corona-bedingt war das auch wieder kurzfristig ein bisschen schwierig da. Aber dann kam ja das Hochwasser 3 Tage vorher, deswegen Ja. da hab ich mich ja ausgeklinkt für den Sommer. Ja. Ja, Deswegen ist konnte ich aller eh Ehren dabei wert. sein. Ah, nee, das ist. Ich kann halt nicht zugucken, wenn meine direkten Nachbarn, also direkt betroffen, da untergehen, dann muss man halt da was tun. Und deswegen hab ich mich ja auch ausgeklinkt. Deswegen gab es ja nicht nur diesen, sondern auch andere Podcasts gerade ein paar Wochen lang nicht, weil ich einfach woanders beschäftigt war mit Nachbarschaftshilfe. Ja, manchmal gibt Deswegen. es wichtigere Dinge. Genau, richtig. Also, Ja. ne, also so Events kann man machen, kein Thema, aber wenn meine Nachbarn betroffen sind, dann gehe ich zu meinen Nachbarn und dann helfe ich da. Da habe ich das Fahrrad, ich habe das Fahrrad nicht stehen lassen, ich habe das Fahrrad ja genommen, bin damit ins Hochwasser gefahren, aber ich habe einfach ein paar Wochen keine Tour mehr gemacht. Ja. Aber auch mal ein anderer Sommer. Ja. Ja, deswegen auch von Aber hier nochmal der Aufruf, man braucht noch Hilfe. Hat jetzt mit Gravel nichts zu tun, Bikepacking, aber ich nehme es daraus, hier Werbung zu machen. Meldet euch noch ein Fahrt an die A. Wer kann, wer sich frei nehmen kann, wer helfen kann. Es werden noch Helfer gebraucht. Helfer-shuttle.de, da kann man mit dem Shuttle ein bisschen reinfahren. Fahrt an die A. Viele meiner Freunde sind noch da. Die helfen immer noch und ich kriege jeden Tag einen Bericht. Die brauchen sehr viel Hilfe über Monate. Hilfe von Leuten, die keine Ahnung haben, was sie da tun, die aber anpacken können, die Handschuhe haben und sich nicht scheuen, schmutzig zu werden, die werden auf Monate noch da gebraucht. Es wird langsam Winter. Fahrt dahin, wenn ihr könnt und helft den Leuten. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt. drei Das nur. Ausrufezeichen. Genau, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ich habe ein Fahrrad weniger. Ich hab jetzt ein Fahrrad weniger. Das ist jetzt, wenn die Stimmung jetzt ist, eh schon auf Nullpunkt ist, dann kann ich aber sagen, ich habe ein Fahrrad weniger. Das ist gerade in der Werkstatt. Ja, okay, ich bin jetzt hier gerade überfallen worden. Ein Fahrrad weniger, um Ein Gottes Fahrrad. Willen. Ja, genau. Um Gottes Willen. Ja, gut, temporär. Es ist gerade in der Werkstatt ein Garantiefall. Aber ehrlich, da lebst du Geschichten. Ich fahre ja hier dieses Decathlon-Bike, ne? Das Riverside. Das Touring-Bike kennst du ja von Smugglers Pass, bin ich gefahren bin. Und das ist ja, jetzt weiß ich erst recht, echt ein Einhorn, das Ding. Ne? Also ich habe ja eins von 200 bekommen davon. Und das ist ja so heiß begehrt. Also da musst du echt viele Schlösser haben, um das zu sichern. Das ist sehr, sehr heiß begehrt. Also ich habe schon ehrlich dieses Jahr 3 Angebote bekommen von Leuten, die es abkaufen wollten. Was ich auf keinen Fall machen werde. Jetzt ein Garantiefall, kann passieren. Hinteres Laufrad von der automatischen Einspeichung halt nicht so optimal eingespeicht, ist die Felge halt gerissen, antriebseitig. Ja, passiert halt, ne? Garantiefall, kriegst halt neu, kann ich nächste Woche wahrscheinlich wieder abholen, dauert 2 Wochen insgesamt. Aber ich Ist aber weiß, human, ey. 2 Wochen ist ja echt ja, human. ich habe mich schon vor länger davon verabschiedet, weil wir wissen ja, Ersatzteile, ne? Aber da habe ich gleich auch wieder was dazu. Aber da war ich echt überrascht, auf mehreren Ebenen. Also man kann ja halten, was man will von Decathlon. In Deutschland hat es einen anderen Stellenwert als unsere Benelux-Länder, aber hier in Deutschland hat es ja nicht so den besten Ruf eigentlich, was ich persönlich nicht um mich nachvollziehen kann, weil ich kaufe da verdammt viel ein und das ist echt gutes Zeug und ich bin ja unangemeldet mit dem Rad dahin. Ich habe angerufen, ich habe einen Schaden, Garantiefall, kann ich vorbeikommen? Ja klar, komm vorbei, nehmen wir auf und dann reparieren wir. Die wussten gar nicht, wer ich bin und was ein Rad ich ankomme. Da bin ich da angekommen mit dem Rad in den Decathlon-Laden. Da kommt mir schon da einer von den zwei Meistern, außer ja, Meister in der Werkstatt, Zweiradmechanikermeister in der Fahrradwerkstatt von Decathlon, kommt mir schon entgegengelaufen und sagt er, was hast du denn da in der Hand? Ich sage, ja, das ist hier ein Garantiefall. Nee, du hast so ein Rad, das habe ich noch nie gesehen. Willst du verkaufen? Oh, wir wollen alle das Rad haben und jetzt sehen wir es endlich. Der hat einen Rundruf gemacht, seine Kollegen erstmal, hey, kommt, hier ist eins, hier ist eins. Irgendwie ist das Wort gewesen, alle kamen auf Leute an. Ich war da bestimmt eine halbe Schlag Stunde. die nieder, nehmt das Rad. Ich war bestimmt eine halbe Stunde mit denen in der Unglaublich. Werkstatt. Erstmal haben sich alle das Fahrrad angeguckt, so ganz bedächtig, so mit dem Finger kurz dran getippt, so, oh, ich habe es gesehen, ich habe das Gefühl, das Rad, die wollen alle das Rad haben, selbst die Mitarbeiter kriegen es nicht, ne, weil das so heiß begehrt ist. Also, echt, das war ein Erlebnis, wo ich dachte, okay. Und dann, also in diesem Gespräch, da bin ich beruhigt, weil ehrlich, auch ich habe meine Vorurteile gehabt gegen Decathlon. Ich sagte, okay, bringst du halt dahin in die Fahrradwerkstatt, ja, was soll da schon passieren, ne? Hey, die haben da, also, hört sich doof an, aber ja, das sind Menschen, die haben Ahnung. Das sind Mechanikermeister, das sind Zweiradmechaniker, die wissen, was sie da tun und die haben mir auch alles erzählen können darüber, die Technik und so, haben sofort ab in den Ständer rein, das Fahrrad, was da drin war, haben die nicht weggeschmissen, aber sofort freigemacht, sofort mein Fahrrad da in den Fahrradständer rein, sofort angeguckt, sofort hier, komm, was ist hier dran, ne? Ich sage hier die Felge, ja, yeah, ja, yeah, alles super, also, oh, hier, was hast du da gemacht? Ich habe Lampe eingebaut und, oh, super, super, ja, hier und die Schaltung, bist du damit zufrieden, hier mit zufrieden und sind direkt gefacht sind mit denen, sagte ich, alles klar, hier ist das Rad gut aufgehoben. Ich, da wurde es echt hier so empfangen, als hätte ich ein Einhorn in der Hand gehabt hier, also, dass das auch wirklich so ist. Aber ist doch gut. Oh. Und nächsten Morgen persönliche E-Mail vom Meister. Dein Fahrrad ist gut aufgehoben. In 2 Wochen ist die neue Felge da. Oh. In 2 Wochen neue Felge da. Ich habe selber natürlich schon geguckt. Ja, nee, ich sage, komm, mal eben so ein neues Hinterrad. Scheiße auf Garantie. Besorgt dir ein eigenes hinteres Laufrad. Ja, Pustekuchen. Ich habe im Markt keins bekommen in der Größe. Ne? Das ist halt ein 29er und ein bisschen breiter und halt auch stabiler, weil das Ding hat halt ein Systemgewicht, 170 Kilo. Bisschen stabiler, nichts zu kriegen, ne? Selbst die Felge habe ich nicht gekriegt, einzeln. Und ja, ja, kein Thema. In 2 Wochen ist die Felge da, speichern wir ein, kannst du abholen. Och, sehr positiv überrascht. Also, ohne jetzt dafür, ich habe es jetzt gemacht, Werbung, aber ohne jetzt gewollt, Werbung zu machen dafür, also kann ich echt empfehlen. Der Service da, also ich war hier in Köln-Marsdorf, super, toller Service bei denen. Na gut, muss sagen, das Meister sind, Ja, Meister ist Meister. Und, ne? Ich meine, sollten sie sein. Wenn du eine Fahrradwerkstatt da dabei hast, dann sollte da wenigstens ein Meister dabei sein. Richtig. Ansonsten, er muss einen haben. Und ich fühle mich da gut aufgehoben. Respekt. Also, sehr schön. War ich nicht letztes Mal wahrscheinlich. Klar, nächstes Mal bin ich da, um es abzuholen. Aber ist nett da. Ja. Auf jeden Fall. Ich warte auch auf den Anruf. In 2 Wochen ist der Rennrad da. Aber ja, gut, stehen wir da auf dem anderen Stern. Ah, okay. Der Herr hat wieder zugeschlagen. Ja. Nächste Folgen. Ja, war alles ein bisschen sehr unglücklich. Aber okay. Okay. Schöne Themen. Ich habe eine Buchempfehlung. Ja, hallo, wir sind noch beim Gravel-Podcast. Ja, ich habe eine Buchempfehlung. Ich habe eine Buchempfehlung, das kann man echt nicht glauben. Ne? Ja, raus damit. Mir wurde unaufgefordert kostenlos ein Buch zur Verfügung gestellt vom Covadonga Verlag. Ein Rad für alles, die All-Road-Bike-Revolution von Jan Heine. Das habe ich in Briefkasten gehabt, mit einem schönen Brief vom Verlag und hier, bitteschön, zum Lesen und hier, ne, und ja, kannst du gerne auch hier nutzen, hier für Podcast und Blog und alles hier. Das ist ja schön, wieder ein Buch, ist er weggelegt, ne, ja, ja, toll, Buch, ne, als Radfahrer, Buch, ja, wann kannst du es lesen, am Rad kannst du nicht lesen, ne, wo ist jetzt MP13 Buch, ne. Okay, erstmal weggelegt und dann irgendwann so, hat es an mir genagt, im Podcast gehört und eine Rezension auf einem anderen Podcast gehört, ja, hier ein Rad für alles von Jan Heine, René Hers und so alles, ne? Da dachte ich, Moment mal, der Jan Heine? Mensch, das Buch habe ich doch auch. Erstmal wieder ins Wohnzimmer gegangen und unter den Tisch, unter die Fernsehzeitung guckt, ach, da ist das Buch. Ey, das ist es ja. Und die haben das so super aufgenommen und da habe ich mir gedacht, lies das doch auch mal. Was soll ich sagen? Also, der Titel, ne? Ein Rad für alles, die All-Road-Bike-Revolution. Untertitel, so machst du dein Fahrrad schnell, komfortabel und zuverlässig. Da muss man quasi zuschlagen, wa? Ja, aber ehrlich, der Titel wird dem Buch nicht gerecht, weil das Buch kann so viel mehr. Das ist, ich habe es eben schon mal kurz gesagt, Also mein Erlebnis war wie so ein Mallorca-Urlaub. Du gehst ins Meer, so Mittelmeer, kennst du, ne? Du gehst so 100, 200 Meter so gefühlt bis zu Knien im Wasser. Ja, schön seicht. Es liest sich erst in den ersten paar Seiten, lesen dich sehr seicht. Also ja, ist nett und ne, schöne Infos dabei. Und auf einmal fällst du tief runter ins Mittelmeer, weil so ein Abbruchkante runtergeht und das Gefühl habe ich im Buch gehabt. Auf einmal ging es los im Buch. Da wurde es richtig technisch und informativ, dachte ich, wow, von da an konnte ich es nicht mehr loslassen, das Buch. Ehrlich, der Titel wird dem Buch wirklich nicht gerecht, weil da steht einfach nicht etwas über ein Rad drin, sondern über alle Räder. Da ist wirklich alles drin, erklärt über Rahmensteifigkeit, Lenkerflattern, Beleuchtung, Gepäck am Rad, Antrieb, da wird alles komplett auch wissenschaftlich und technisch auch genau beleuchtet, auch mit der Meer aufgeräumt, ist mehr Luftdruck und schmalere Reifen schneller als breite Reifen, weniger Luftdruck? Nein, es wird da genau erklärt, warum. Ich spoilere jetzt nicht, ich lese es selber. Das ist wirklich sehr gut erklärt. Was ich vielleicht spoilern kann, ich zitiere mal gerne was aus diesem Buch. Also den Abschnitt habe ich dreimal gelesen. Okay. Ist ein kurzer Abschnitt. Ich lese vor aus Seite 97. Es geht um das Thema Seitenwind. Also das gehört zum Kapitel, finde ich gerade nicht, die Kapitelüberschrift. Es geht um Lenkgeometrie. Genau. Ui. Seitenwind. Wenn eine Windböe das Fahrrad von der Seite ergreift, neigt sich das Rad zur windabgewandten Seite und beginnt daher, in diese Richtung zu steuern. Nach demselben Mechanismus, als würdest du dein Rad freihändig fahrend mit den Hüften lenken. Die Richtungsänderung durch die Neigung des Rads erfolgt relativ langsam und der Fahrer korrigiert sie intuitiv. Wenn ein Fahrrad plötzlich aus der Bahn geworfen wird, hat das eine etwas andere Ursache. Also der Wind drückt das Rad zur Seite und der geometrische Nachlauf wirkt als Hebel für den Widerstand der Straße auf die Lenkung. Das läuft darauf hinaus, dass die von der Seite einwirkende Windkraft die Gabel so dreht, dass das Vorderrad durch Gegenlenken zur windzugewandten Seite steuert. Dies wiederum verstärkt die Neigung des Rads, die durch den Seitenwind verursacht wird. Je mehr Nachlauf ein Fahrrad hat, desto länger ist der Hebel, der die Gabel dreht. Auf Rädern mit langem Nachlauf können plötzliche Windböen große Richtungsänderungen verursachen, die der Fahrer nur schwer korrigieren kann. Räder mit wenig Nachlauf dagegen bieten im Wind nur wenig Angriffskraft auf die Lenkung. Das ganze Fahrrad bewegt sich zur Seite, doch ändert es nicht plötzlich die Richtung. Daher reagieren Fahrräder mit wenig Nachlauf weniger sensibel auf Seitenwind. Dazu noch ein paar schöne Zeichnungen, ein paar nette Berechnungen und Formeln hier mit genauen Maßen des Rahmens und was ist ein Nachlauf, was ist ein geometrischer Nachlauf, genau erklärt. Also ehrlich, das erklärt alles. Und ich habe was gelernt, ich habe ein Wort gelesen, das kannte ich vorher gar nicht, der Wheel Flop, also Radflop. Kennst du das? Gut, ich auch nicht. Da müsste ich aber ganz weit kramen. Genau, richtig. Also das lernt man auch, man lernt richtig viel über Geometrie, über was ist der Vorteil von höheren Kurbelgehäusen, niedrigen Kurbelgehäusen, über den Q-Faktor, über das Planning, da ist alles drin. Auch das Gewicht der Laufräder, Wiegetritt, was ist eine geschmeidige Karkasse, die räumen auf mit der Laufradgröße, Reifendruck. Hier. Ja, also auch das Placebo des hohen Reifendrucks wird ja genau erklärt. Sehr gut. Wow. Wenn man Reifen härter aufpumpt, so erhöht man ebenfalls die Frequenz, mit der die Reifen vibrieren. Ist ja klar, ne? Auf dem Boden vibrieren die Reifen. Wenn die halt viel Druck haben, vibrieren die halt sehr schnell. Anders ausgedrückt, ein höherer Reifendruck lässt das Rad schneller vibrieren, ohne dass es wirklich schneller fährt. Dies hat Generationen von Radfahrern ausgetrickst und sie haben geglaubt, dass härter aufgepumpte Reifen schneller rollen würden. Das stimmt eben nicht. Das ist nämlich auch der Grund, warum viele Radfahrer sich intuitiv langsam fühlen, wenn sie an ihrem Rad breite Reifen aufziehen. Denn breite Reifen werden weniger hart aufgepumpt und übertragen weniger Vibrationen. Sie vermitteln den Eindruck, das Rad rolle langsamer. Alle Tests haben jedoch gezeigt, dass breite Reifen mit relativ niedrigem Luftdruck keineswegs langsamer rollen als schmale. Hart aufgepumpte Reifen, sofern die Reifen die gleichen Karkassen aufweisen. Also hier, Sternchen, ne? Karkasse, habe ich gelernt, ist ein verdammt wichtiger Faktor. Wie ist die Karkasse aufgebaut? Wie viel TPI hat die Karkasse? Da habe ich verdammt viel drüber gelernt, über die Karkassen aufbauten, dass die verdammt wichtig sind. Also verdammt nochmal, kauft euch das Buch und lest es. Können noch eine ganze Menge lernen, glaube ich. Das ist Hammer. Also daraus habe ich richtig viel ziehen können aus dem Buch derzeit. Ich habe es noch nicht durch. Das ist echt heftig. Speichenanzahl. Rahmen, Stahl, Carbon, Bambus, Metall, alles wird hier. Titan wird alles beleuchtet hier. Also selbst Bambus und Holzrahmen beleuchtet er hier. Empfehlenswert. Ui. Also, Covadonga Verlag, ein Rad für alles von Jan Heine. Zu empfehlen. Sehr schön. Und auf deine Empfehlung hin habe ich es mir auch bestellt. Sehr schön. Ich bin gespannt. Also, wen das technische Know-how ein bisschen interessiert, glaube ich, der ist da mit dem Buch ganz gut aufgestellt. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall. Also, wer das Buch hat, der ist echt gut aufgestellt. Das hat was zum Nachlesen. Das erklärt vieles. Also, zumal, wenn das richtig erklärt wird, richtig. Also, dass man nicht erstmal drei Fragezeichen über dem Kopf stehen hat, genau. Ist das viel wert. Das ist es halt. Und alle Thesen und alle Fragen, die er hier anfängt in dem Buch, die beantwortet er auch. Hier wird, also was ich bis jetzt gelesen habe, nichts unbeantwortet gelassen und auch belegt mit Fakten, die er selber auch geschaffen hat. Wer ihn kennt, Jan Heine von René Herse, der bringt ja auch das Bicycle Quarterly auch raus. Da schreibt er auch verdammt viel drüber und er macht sehr, sehr viele Tests. Der testet richtig viele Räder und auch seine Redakteure da. Also die haben schon einen Fundus an Informationen. Schön. Sehr empfehlenswert. Vielen Dank an den Verlag, dass ihr mir zugesandt habt. Ich werde noch Rezensionen darüber schreiben. Hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, das Buch, und ich kann es sehr weiterempfehlen. Sehr schönes Buch. Blau, schön blau auf meinem Tisch hier. So also nicht du, sondern das Buch. Ja. Ja, gut, ja, ja, ja, ja. Okay, Bingo, ja. Das stimmt. Noch nicht. Der Podcast ist ja dann bald zu Ende und dann lege ich blau auf den Tisch wahrscheinlich. Oha. Oha, nee, so schlimm ist noch nicht. Tja, und deine nächsten Pläne? Ja, wie gesagt, meine nächsten Pläne sind jetzt erst einmal das French Borders im September. Ein Tagesevent. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kilometer es sind, aber es werden verdammt viele Höhenmeter sein. Das wird eigentlich so mein Jahresabschluss-Event werden. Zwischendurch habe ich es noch. Nächste Woche, hat es mit Gravel nichts zu tun, bin ich auf einer Mountainbike-Tour in Oberstdorf mal unterwegs. Das Wochenende. Deswegen rede ich hier nicht drüber, dass es Mountainbike ist, aber wird trotzdem Spaß machen. Wird mal wieder was anderes sein. So als alter Mountainbiker, wie ich es bin, wird das nochmal ein bisschen Freude und viel Schmerzen bedeuten. Ich habe irgendwas gehört von 50 Kilometer und 1400 Höhenmeter gehört, irgendwas. Ich bin gespannt. Es wird lustig werden. Mit Scout und allen drum und dran. 40 Leute sind wir mit Führern und Scouts und einem eigenen Arzt sogar mit dabei. Also wir sind bestens versorgt. Und bei dir? Eigener Arzt. Ja, bei mir halt der Dirty Boar Anfang September direkt. Genau, 4. September, genau. Dann kommen ja hier die Gravel Games. Ah, die Gravel Games. Ja, genau, die Gravel Games. Ich habe es gerade nicht am Schirm. 24. ist ein Freitag, September. Ja, also dann Samstag, Sonntags dann. Ja, genau, 25. Genau, 25. Ich habe es hier auf meinem Kalender stehen, ja. Mal sehen, ob ich da halt auch ein bisschen aktiv werde. Vielleicht, es ist, steht noch nicht fest. Fahre ich da halt für ein paar Leute als Guide. Wir werden sehen. Schöne Grüße an Daniel. Ich plane da gerade schon ein bisschen. Also das kommt vielleicht. Mhm. Ja, an Events wird es dann weniger. Ich hätte jetzt Eschborn Frankfurt fahren können. Ist ja jetzt auch schon bald, weil mein Ticket halt immer noch Gültigkeit hat. Werde ich aber nicht tun. Da liegt jetzt mein Fokus nicht drauf und das passt dieses Jahr zeitlich dann nicht. Ja, und dann kommen ja eigentlich schon wieder die Herbstferien. Wenn es gut geht, halt bin ich in Italien, ein bisschen Gravel, Rennrad fahren und Familienurlaub. Ja, dann haben wir schon Winter und dann steht eigentlich noch von Laurens ten Dam der Gravel Ride auf dem Programm, der ja auch schon ewig verschoben wurde. Mhm. Und den er irgendwie jetzt im Dezember verlegt hat. Wird noch eine spannende Sache. Der Kerl ist ja nicht ganz ohne, der war ja beim Dirty Kenza oder jetzt richtig. Heißt das anders. Ja, jetzt einen anderen Namen, genau. Kommt halt nicht drauf. Wo er den zweiten Platz gemacht hat, glaube ich. Also der Kerl ist nicht ganz ohne. Ja. Dementsprechend wird es wahrscheinlich echt schmutzig werden. ich sehe mich da noch nicht so, aber ist ja auch noch ein bisschen bis Dezember. Also ich versuche noch gerne hier ein paar Sonnenstrahlen abzugreifen und so zu fahren. Ansonsten gibt es immer so ein paar Projekte, die ich hinten rumlaufen habe, aber manches ist in der Mache, kann ich noch nicht drüber reden, aber zu gegebener Zeit, wie ihr seht, es bleibt immer spannend bei mir. Sehr schön, sehr schön. Wer mich mal begleiten möchte hier an meiner Hut, der kann das auch gerne tun. Ich werde das in unregelmäßigen Abständen immer mal so ein kleines Event. Wer in der Nähe ist bei mir hier, also in der Nähe zwischen Düsseldorf und Köln, Solingen, das Dreieck unterwegs ist, der kann sich gerne bei mir anschließen. Ich werde da so ein paar Ausfahrten machen in meine Gravel-Umgebung hier und zeige gerne mal so ein paar schöne Landschaften, sei es Schloss Burg oder sei es mal der Tagebau zum Beispiel. So in Richtung Hambach, wo man super schön graveln kann. Das habe ich letztens mit meiner Schwester aus Baldover, die auch mittlerweile konvertiert ist oder assimiliert wurde zur Gravel-Gemeinschaft. Der fahre ich immer gerne in Richtung Tagebau. Da gibt es super tolle Gravel-Strecken, die wir aus Baldover haben. Die werde ich demnächst öfters mal anbieten. Einfach eine lose, einfache Social Ride Tour, so während der Woche. Manchmal auch mal am Wochenende biete ich vielleicht mal so eine Tagebautour an. Mal schauen. Wer Lust hat, der folgt einfach mal dem Gravel News und dort veröffentliche ich dann die Termine, wann diese Ausfahrten stattfinden. Mal schauen. Schön. Wer Lust hat, kann mitmachen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, also an Events finden sonst keine großartigen mehr statt hier. Mein Kalender ist ziemlich leer hier an der Wand. Da gibt es nicht mehr wirklich viel. Nee. Das Jahr neigt sich dem Ende. Es gibt noch den Lemberger auf jeden Fall noch am 25. September. Den gibt es noch. Nicht wahr, Rolf? Ja, den gibt es noch. Ja, vielleicht kommt ja auch noch irgendwas kurzfristig, Aber stimmt. Also irgendwas. es sind noch Flecken auf dem Kalender frei. Also kurzfristig immer her damit. Das war's für heute, oder? Ja, ich glaube, Ich ein glaube bisschen zu auch. erzählen hatten wir. Ich glaube, das war mal wieder ein schöner Einstieg für nach der kurzen Sommerpause. Ja, hat Spaß gemacht mit dir wieder. Tom, schön, dass du mit dabei warst. Ja, gebe ich gerne zurück. Schön, dich mal wieder War zu hören hier nach der mir Sommerpause. eine Ehre und ein Spaß, ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, helft den Hochwasser Opfern beim Aufräumen. Wenn ihr selber nicht könnt, dann in den Shownotes gibt es eine Spendenadresse. Spendet immer noch gerne, die brauchen immer noch verdammt viel Hilfe. Das kann ich nicht oft genug sagen. Danke fürs Zuhören, danke, dass ihr mit dabei wart. Danke für eure Kommentare und eure Anregungen der Themenvorschläge hier. Und ich weiß ganz bestimmt, dass es in den nächsten paar Tagen wieder neue Folgen gibt. Hier seid gespannt. Es gibt Special-Themen hier, die auch mir relativ neu sind. Und es bleibt auf jeden Fall spannend in den nächsten Tagen hier. Bleibt wieder an diesem Kanal. Haltet in eurem Podcatcher den Gravel-Podcast im Auge. Hier wird sich demnächst wieder ein bisschen was mehr tun. Dann danke fürs Zuhören. Danke dir, Tom. Und bis zum nächsten Mal. Sehr Tschüss. gerne. Tschüss.